Ja, ich freue mich, als Gast wieder bei euch zu sein und doch erheblich viel mehr zu sehen als letztes Mal. Das war allerdings auch Mitte Januar. Da waren nur ein paar Abgesandte hier. Alle anderen freuten sich wahrscheinlich zu Hause sein zu können und überhaupt nicht groß über, naja, die Seuche nachdenken zu müssen. Das ist uns nun mal gegeben in dieser Zeit. Ich lese uns aus Epheser 1. Dankeschön, ja. Ich lese uns aus Epheser 1, Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in dem Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch einen Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Ich habe also nicht den Ehrgeiz, diesen Abschnitt ausreichend auszulegen, so richtig in der ganzen Tiefe und Fülle mit allem, was dazugehört. Ich erinnere mich an meine Ausbildung in St. Krishona. Damals war ich ein bisschen jünger noch als heute. Die große Enttäuschung bei einem der Lehrer hatten wir Epheserbrief. Er kam bis Kapitel 1, Vers 14. In einem Jahr, in einem Schuljahr. Das war irgendwie einerseits enttäuschend, aber andererseits muss ich sagen, das, was hier aufgezählt ist, das ist so stark, so reich, so tief. Mir scheint es einfach für diese Situation angemessen zu sein. Wir haben alle den Eindruck, dass, ja, man kann jetzt verschiedene Zeiträume sagen, seit 20 Jahren oder auch seit 2 Jahren, diese Welt, unser Land, nicht mehr dasselbe ist. Dass die Ereignisse sich überschlagen und dass die ganzen Lebensumstände und das ganze Lebensgefühl sich total geändert hat. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, bei diesen rasanten Veränderungen, die viele verunsichern, die viele auch in Angst stürzen, also das kommt ja in den Interviews, die überall gemacht werden auf den Straßen heraus, dass Menschen ängstlich sind und den Sorgen, die sich Menschen machen, einfach auf das hinzuweisen, was bleibt, das, was wirklich bleibt. Mir tun die Menschen leid, die das nicht wissen können. Vielleicht haben wir das Stichwort oder das Passwort, möchte ich fast sagen, für diesen Abschnitt mit herausgehört. Haben wir das? Etwa 10-mal immer das Gleiche. In Christus. In Christus. In Christus. Und das ist eben so. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wer das nicht hat, wer das nicht kennt, wer das nicht weiß, oder einfach gesagt, wer nicht in Christus ist, wer ihn nicht hat, dem fehlt eben alles das, was wir hier eben gerade gehört haben. Der kennt diese Konstante nicht, die da einfach bleibt, wenn sich in dieser Welt die Dinge dermaßen verschieben, und zwar so zum Schlechteren, Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, dass wir den Eindruck haben, dieses, was Jesus sagte, das ist erst der Anfang der Wehen. Dass wir den Eindruck haben, ja, es könnte so sein, Herr Jesus, diese Dinge, die du da aufgezählt hast, die wirklich keine Freude, keine Menschenfreude machen, die uns wirklich erschüttern, die können jetzt begonnen haben und vielleicht werden sie nicht mehr aufhören. Erst kommt die Seuche, dann der Krieg und dann wird uns gesagt, also dies ist der Anfang der Teuerung. Können wir nachlesen? Können wir nachlesen? Ich sage jetzt nur mal ganz, ganz kurz, also Offenbarung 7 steht da einiges. Alles drin. Ich habe nur einen Hinweis gegeben, was sein könnte. Ich will Zeiten, Tage und Zeitpunkte nicht festlegen. Aber ich möchte auch nicht, dass wir reinschlittern in etwas, wofür wir, die wir nicht unvorbereitet sein brauchen, für das wir unvorbereitet sind. Darum dieser Abschnitt. Es gibt also, sagt er, geistliche Segnung in der Himmelswelt. Aber was wir Menschen uns wünschen, das ist natürlich eigentlich was anderes, dass sich hier auf der Erde die Dinge ändern und zum Guten wenden. Aber er sagt, es gibt etwas, was dir gegeben ist, was dir gehört, und das ist in der Himmelswelt. Bitte nicht Gott kritisieren, dass das recht weit weg ist und dass es nicht gleich sofort sichtbar ist und nicht gleich für mich fassbar so, jetzt wird alles besser. Es ist ein Segen. Segen ist das, was Gott den Menschen schenkt. Was der Mensch nicht unbedingt verdient hat, aber was Gott ihm geben möchte und womit er ihn reich machen möchte. Segen ist Reichtum. Aber dieser Segen ist geistlich, also er ist nicht unbedingt leiblich, es wird mir nicht unbedingt gesundheitlich besser gehen, es werden nicht alle Probleme sofort verschwinden, obwohl ich darum beten kann und das auch erfahren kann, geht, ja, aber eben nicht sofort und gleich nach meiner Mütze, sondern letztlich nach den Gedanken und Plänen Gottes, geistliche Segen in der Himmelswelt. Aber es hat auch einen Vorteil, meine Lieben. Was in der Himmelswelt ist, wird von dem Geschehen auf dieser Erde nicht angefochten. Wird nicht verändert. Wird nicht heruntergezogen. Das bleibt in der gleichen Intensität von Anfang. Also, wenn hier 10-mal in Christus steht, wo unser Herr Jesus Christus dieses vom Himmel, das hat er öfter gesagt, ich bin von oben hier. Ich bin vom Himmel gekommen. Ich kann euch das sagen und das heißt auch gleichzeitig geben, das geben, was ihr so nicht als Menschen schaffen könnt, was ihr nicht leisten könnt, was ihr euch nicht erarbeiten könnt. Das geht nicht, geht nicht. Das hat der Vater mir aufgetragen und das bringe ich euch. Das ist in Christus immer vorhanden, ganz konstant, seit fast 2000 Jahren. Da fehlt es an nichts. Das bleibt. Und es ist darum so wichtig, dass wir ja, erfahren, was es ist, dass wir in ihm, in Christus, alles geschenkt bekommen haben. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, Gott hat vor Grundlegung der Welt einen Plan gemacht. Und wir können das durch das ganze Alte Testament, das sind ja auch immerhin etwa 1500 Jahre, wirklich sehen. Wie Gott das alles vorbereitet hat, was zu ihm, zu Jesus Christus hinführt und in ihm dann eine Erlösung geschaffen hat, die vollkommen ist, bei der nichts fehlt. Man leidet ja, wenn man das Alte Testament liest, macht ja immerhin so 2/3 bis 3/4 der Bibel aus. Man leidet ja richtig mit, wenn man sieht, wie wunderbar Gott handelt und wie es abwärts geht. Also das, was wir jetzt heute in unserer Umgebung sehen, das ist ja im Alten Testament immer wieder beschrieben. Es geht abwärts, abwärts, abwärts. Und es kann Gesandte Gottes Propheten nennen, die sich, ich muss mal eben trinken. Entschuldigt. Und die sagen dem Volk die Wahrheit und es geht trotzdem immer weiter abwärts. Und das Ende, das schlimme Ende ist, Gott muss sein Volk verwerfen. Er hat also von Anfang an den Plan gehabt, seinen Sohn zu senden. Vom Himmel für uns. Und das, wenn man das jetzt durch das Alte Testament sieht, etwa 50 Mal hat er das bis in Einzelheiten, bis in Details vorausgesagt. Das ist auch ein Beweis dafür, dass dieses Wort nicht Menschenwort, sondern dass es Gottes Wort ist. So schriftlich niedergelegt bis weit über 1000 Jahre, bevor er dann kam, der Gesalbte, der Messias, und das gebracht hat. Und als du gesagt hast, ja, ich nehme Jesus auf. Er sagt nämlich, er kam in sein Eigentum, und damit ist im engeren Sinne das Volk Israel gemeint, im weiteren die ganze Welt, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Als du Jesus aufnahmst, da gab es eine, ja, wie soll ich das sagen, eine persönliche, eine geistliche persönliche Vereinigung. Du und Christus wurden eins. Du wurdest in Christus versetzt. Und damit in diesen Plan, den Gott von Anfang vor Grundlegung der Welt hatte, der also vor Grundlegung war, mit hineingefügt. Diese Erwählung, die Gott damals hatte, die gilt in dem Moment und von diesem Moment für den Rest deines Lebens für dich. Das ist fest nach Gottes Plan, weil er diesen Plan schon immer hatte. Du bist erwählt in Christus. Und hat uns zur Sohnschaft vorherbestimmt. Und das bedeutet, ich bin Gottes Kind. Ich bin ein Kind. Und alle Väter hier wissen ganz genau, eine der Hauptprioritäten in ihrem Leben ist mein Kind. Für das tue ich alles, für das kämpfe ich in jeder Weise, dem gebe ich nur das Beste, was ich ihm geben kann. Und selbst wenn es dann aus dem Haus ist, ist es weiter mein innigstes Anliegen, dass es diesem, meinem Kind gut geht. So ist Gott der Vater. Das hat Jesus gesagt. Wenn du ihn bittest um Brot, der wird dir keinen Stein geben. Wenn du ihn um einen Fisch bittest, der gibt dir keine Schlange. Und wenn ihr, die ihr ja letztlich im Wesen böse seid, euren Kindern sogar Gutes geben könnt, wie viel mehr der Vater im Himmel, den ihr bittet. Er ist ein Vater, zu dem wir kommen können mit allem und wissen, der sorgt für mich, sein Kind. Und es ist wichtig, dass ich diese Stellung als Kind einnehme, dass ich das sehe. Ich bin vor allem anderen Gottes Kind. Und das ist wichtiger als alles andere. Dass ich sein Kind bin, dass ich ihm gehöre und dass er für mich aufkommt in jeder Beziehung. Und wir haben eben schon aus dem Psalm 103 ein Vers gehört. Ich möchte das noch einmal lesen. Das ist so wunderbar. Ich vergesse nie, dass wir den in unserer Christenlehre zur Aufgabe bekommen haben, auswendig zu lernen. Also, ich weiß nicht ganz genau, 15 Verse etwa. Und wie enttäuscht unser Bruder Heidmüller war, dass keiner ihm das aufsagen konnte. Vergesse ich nie. Dann habe ich ihn gelernt. Da haben wir alle ihn gelernt. Und ich gucke jetzt trotzdem rein, damit ich nichts Falsches sage. Entschuldigung. Er sagt, barmherzig und gnädig ist der Herr. Langsam zum Zorn, groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen, damit sind unsere Sünden gemeint. Er hat uns nicht getan nach unserem Vergehen, nach unseren Sünden uns vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten vom Westen hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. So einen Vater haben wir. Er hat uns, Jesus Christus, der Sohn des Vaters, hat uns in ihm, also mit ihm, zu Kindern gemacht. Weil wir in Christus sind, sind wir Kinder des Vaters. Und der Vater kommt 100% für uns auf. Das ist wichtig, finde ich, in dieser Zeit zu wissen. Denn das hat er getan zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Das müssen wir wissen, was Gnade ist, weil daraus leben wir. Jeder Mensch macht Fehler, wir wissen das in unseren menschlichen Beziehungen. Das Wichtigste dabei ist, dass es Vergebung gibt. Wenn die Schuld, die man da auf sich geladen hat, einen behalten wird, wenn sie bleibt, belastet das das Leben. Eventuell sogar auf beiden Seiten. Dem, der sie behält, oder einem zurechnet, dem, auf den sie lastet, weil er es getan hat. Aber Gott ist ein Gott der Gnade. Das haben wir eben gehört. Und diese Gnade ist lebenslang für seine geliebten Kinder da. Und sie ist auch deswegen da, damit wir ihn dafür preisen und dafür ehren. Damit Freude über das, dass Gott ein Gott ist, der zurechtbringt und der heil macht. Bei all dem, was an Not da ist in unserem Leben. Verschuldet oder vielleicht auch unverschuldet. Dass Gott so gnädig ist, dass er gerne wieder zurechtbringt. Er ist ein Gott, der heilt. Und sein Messias Jesus, der hat das gezeigt, als er in diesem Leben kam. Es ist nicht ein einziger Mensch von ihm abgewiesen worden, der seine Hilfe benötigt und haben wollte. Und damit hat er vor allem zeigen wollen, wie Gott ist. Weil wir können Gott so ja nicht richtig erkennen. Ja, das Wort macht es uns manchmal nicht ganz leicht. Wir möchten das sehen und wir sehen es in Jesus. In ihm ist Gott Mensch geworden und hat gehandelt in einer Weise, dass wir wissen, ja, er ist ein Gott der Gnade. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und das ist so wichtig, in so harten Zeiten zu wissen, für das, was ich da versage und wo ich nicht klarkomme damit, hat Gott Gnade. Er bringt zurecht. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, noch einmal, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Das ist so wichtig, dass wir wissen, die Gnade ist nicht zufällig. Denn es könnte ja sein, dass ich mich entweder einer Schuld schuldig gemacht habe, die so groß ist, dass ich meine Gnade nicht verdient zu haben. Das gibt es unter Menschen. Oder, dass ich in einem Seelenzustand bin, sage ich jetzt ganz bewusst, in einem Seelenzustand, dass es mir schwerfällt, Gnade zu erwarten oder überhaupt sehen zu können, dass Gutes in meinem Leben geschehen kann. Und darum sagt er, nein, diese Gnade ist nicht zufälliges und das passiert nicht oder gibt Gott nicht nur, wenn es passt, sondern die hat eine reale Basis. Und die Basis für die Gnade ist, dass unser Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und für uns eine Erlösung geschaffen hat durch sein Blut. Er hat unsere Schuld an seinem Kreuz getragen oder an sein Kreuz getragen, damit er uns zu Gott führte. Das hat er gemacht. Ja, sein Blut macht uns rein von jeder Sünde. Das sind Fakten. Dieses Blut, und der Hebräerbrief erklärt das lang und breit, muss ich sagen, ist ein für alle Mal geschehen. Und dieses ein für alle Mal, das bedeutet eben, das, was einmal geschehen ist, ist für immer. Das gilt heute, das gilt, solange diese Erde steht. Gibt es Gnade, weil Jesus mit seinem Blut für meine Schuld bezahlt hat. Ja, ihr seid um einen hohen Preis erkauft worden, sagt Paulus. Ihr seid um einen hohen Preis erkauft worden. Er hat uns mit seinem Blut für Gott erkauft. Das singen die Engel in der Offenbarung, wird uns das offenbart. Er hat mit seinem Blut Völker erkauft für Gott. Also da ist ein Preis bezahlt worden, der ist hoch. Das können wir gar nicht ermessen, weil wir ja gar nicht in dieser Situation Jesu Christi wirklich sind, der ohne Sünde war. Und darum ist dieser Preis auch gültig, weil er, der Sündlose, für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir in ihm, da steht, Gerechtigkeit werden. Ich werde Gerechtigkeit. Es fällt mir schwer, das zu fassen, dass ich Gerechtigkeit werde, weil ich mich kenne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr kennt euch auch. Jeder kennt sich selbst. Und wer ein bisschen ehrlich wird, sagt er, ich bin nicht Gerechtigkeit. Aber Gott sagt, in den Stand setze ich dich. Er hat mich in Stand gesetzt, ja. In diesen Stand eines Gerechten, weil sein Sohn, sein geliebter Sohn, in den Stand eines Sünders, den er nicht war, ja, zur Sünde geradezu gemacht wurde. Und da verstehen wir vielleicht auch. Und er sagt, warum hast du mich verlassen? Ja, warum? Weil unsere Sünde so groß ist, dass er durch diese Härte, durch diese wirklich brutale Situation hindurch musste, um es ja nicht nur mit einem Wort zu machen, so ich gebe dir Gnade, so ich vergebe dir, sondern sie wirklich wegzunehmen, die Schuld der Menschen, weil er sie getragen hat. Wo einmal gebüßt wurde, da braucht kein zweites Mal gebüßt werden. So ist es eben. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Ja, in ihm haben wir wirklich die ganze Fülle Gottes, so sagt Paulus. In ihm wohnt die Fülle Gottes und ihr seid erfüllt in ihm. Das können wir erfahren, wenn wir das glauben. Und mit Glauben meine ich nicht nur, ja, das wird wohl stimmen, weil es in der Bibel steht. Sondern ich meine, wenn er sagt, die Fülle ist in Christus und die steht dir zur Verfügung, das würde doch normal meinen Alltag bestimmen, oder? Das würde doch heißen, fühle ich mich leer? Bin ich in Not? Weiß ich nicht weiter? Macht mir das so zu schaffen, dass was uns jetzt widerfährt, Monat für Monat, und inzwischen Jahr für Jahr widerfährt, dass ich sage, Freude macht es mir nicht, komme ich damit zu ihm und sage, aber ich weiß, bei dir ist die Fülle. Du hast mir den geistlichen Segen im Übermaß gegeben. In Christus habe ich alles, was ich brauche. Es fehlt nach deinem Wort mir an nichts. Darum komme ich zu dir und möchte es auch haben. Und ich lobe dich für das, was du getan hast. Dass du mir ein Leben gegeben hast, der ich tot war, mir ein Leben gegeben hast, das in Ewigkeit weitergeht. Und ich komme zu ihm und hole es mir immer wieder von ihm. Und ich warte nicht darauf, dass es sich von außen bessert. Und ich vergrabe mich nicht in einem Loch und sage, ach, das alles ist ja so schrecklich, sondern ich komme zu ihm. Das ist die Konsequenz daraus. Er hat diesen Plan gemacht, um mein Leben zu einem göttlichen Leben zu machen. Wenn er sagt, ich bin in Christus und Christus lebt in mir, dann ist das so. Ich lebe ein göttliches Leben und keins, das einfach in den menschlichen Grenzen gefangen ist. Alles, was zum Leben und göttlichen Wandel nötig ist, hat uns seine göttliche Macht gegeben. Das ist 2. Petrus 1. Alles, da fehlt es wirklich an nichts. Die Frage ist, hebe ich ab vom göttlichen Konto? Er hat ja am Anfang gesagt, in den himmlischen Ländern, hebe ich ab vom göttlichen Konto, was da ist? Mag doch auch sein, dass manche Leute reich sind und sagen, naja, nur wenn es nötig ist oder so, und könnten ganz anders leben, könnten sich vielleicht manche Probleme auf dem Hals halten, aber sie gehen nicht hin, sie heben nicht vom Konto ab. In unserer Zeit wird das wahrscheinlich weniger sein, weil wir merken, das Geld wird weniger wert. Ne? Fängt schon an. Ja, wer weiß, was davon für uns übrig bleibt. An irdischen Gütern, die sind eben vergänglich. So ist das nun mal. Und hier ist etwas, was von Gottes Plan, von der Ewigkeit her, uns zugedacht ist. Ja, er hat uns im Blick gehabt. Als allererstes uns. Das heißt, alle, die seit dem Kommen des Heiligen Geistes auf diese Erde, seitdem in Christus versetzt worden sind, für die hat er alles das gemacht, vor allem anderen. Später kommen noch andere dazu, aber wir vor allen anderen, die Erstlinge, sagt er. Und dann geht es in die Zukunft. In ihm haben wir auch einen Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Und da sage ich jetzt, das ist also das definitiv absolut endgültige, es kann mir letztlich nichts passieren. Denn ich habe ein Erbteil, ein Erbe, das mir gehört. So ist das nun mal mit dem Erbe. Ich habe es noch nicht und trotzdem gehört es mir, verbrieft und versiegelt. Das ist das Erbe. Und wenn ich das vielleicht dabei bemerken darf, die Bibel sagt uns überall und immer ganz klar, für dieses Erbe leben wir. Wir leben also nicht, ich sage es ganz bewusst, wir leben nicht dafür, dass es uns hier auf dieser Erde gut geht. Wir haben dafür auch keine definitive Verheißung. Wenngleich das alles stimmt, dass Gott wie ein Vater für seine Kinder sorgt. Aber es kann auch durch Trübsal, Angst und Sorgen gehen. Es kann. Und meine Lieben, das müssen wir wissen, weil das Ziel meines Glaubens, der Seelenseligkeit, sagt er, das Ziel unseres Glaubens ist die ewige Herrlichkeit, die er uns bereitet hat. Wenn du Erbe bist, weißt du, es wird mir eines Tages gehören. Wie das Erbe, das ich vielleicht erben werde, ich stehe auch in einem Testament, in meinem Alter, ja, sowas gibt es auch noch, ne? In dem Alter in einem Testament stehen. Er ist genauso alt, aber lebt im Altenheim jetzt. Und was ich damit anfangen kann, das ist eine Sache. Aber Erbe Gottes und Miterbe Jesu Christi zu sein, also ich erbe mit ihm zusammen das, was er erbt. Die ganze himmlische Herrlichkeit, die unvergleichlich anders ist als diese irdische Wirklichkeit. Die ganze himmlische Herrlichkeit, die mir niemand nehmen kann, denn sie ist wirklich unvergänglich. Sie ist auch ewig. Sie hört niemals auf. Und da, wo uns das Wort Gottes sagt, was der Mensch sät, wird er ernten. Und wer auf den Geist sieht, wird ewiges Leben ernten. Ewiges Leben. Dafür leben wir hier. Dies ist Saat. Das Leben hier ist Saat. Wir sehen jetzt aus. Und da kommt es einfach darauf an, mit welcher Einstellung, mit welcher Glaubenseinstellung, sage ich jetzt, zu meinem Gott und Herrn, lebe ich jetzt hier in dieser Welt und dann ernte ich. Und diese Ernte wird unvergleichlich viel größer sein. Das können wir nicht vergleichen. Wir müssen ab und zu mal lesen, das Kapitel von der Auferstehung, 1. Korinther 15 oder auch andere Kapitel, Offenbarung 21 und 22. Müssen wir ab und zu mal lesen, wirklich. Um zu sehen, wofür lebe ich eigentlich hier auf dieser Erde. Ertrage so manches, kämpfe und ja, komme auch nicht immer zu dem Ziel, das ich mir wünsche und vorstelle. Zu wissen, dafür lebe ich, weil Gott mich dafür bestimmt hat, von dem Augenblick meiner neuen Geburt. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, sagt Jesus, das vergeht. Was vom Geist geboren ist, ist Geist, das bleibt. Darum sagt er, wer da lebt und glaubt an mich, wird nie sterben. Ich sage es nochmal. Wer da lebt und glaubt an mich, wird nie sterben. Er geht zwar vielleicht durch das Sterben durch, aber es wird nicht der Tod für ihn sein, sondern das ewige Leben. Dafür leben wir. Und das ist eine Konstante, die bleibt, auch wenn jetzt die Welt ein bisschen in Turbulenzen, nein, wirklich in Turbulenzen kommt. Das muss man schon sagen. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Haben wir vielleicht eben gedacht, ja, ach, wenn von dem Zukünftigen vielleicht hier jetzt schon ein bisschen mehr wäre, ich möchte es doch auch auf dieser Erbe schön haben und so weiter. Er sagt, stopp, du hast ein Siegel. Der Heilige Geist, der Gott ist, vom Vater gesandt, um das Werk des Sohnes in dein Leben hineinzupflanzen. Das heißt, das ist ja dieses in Christus, dich mit ihm, Jesus Christus, zu vereinen. Das tut der Heilige Geist und gleichzeitig ist er ein Siegel, eine Anzahlung Gottes, der sagt, du hast den Heiligen Geist empfangen. Darum bist du sicher, dass das Erbe für dich bereit liegt und dass du es bekommen wirst. Halt dich daran, bleib dabei. Wer überwindet, steht in der Offenbarung 2 und 3, siebenmal, wer überwindet, der wird es alles ererben. Wer überwindet, wer da dran bleibt und sagt, wenn du Gott selbst durch den Heiligen Geist in mir bist und das Siegel deines Versprechens, dass das alles mir gehört, dann will ich bei dir bleiben und will dich achten, mehr als alles andere. und will in jeder Not meines Lebens diesen Reichtum, den du mir gegeben hast in Jesus, den will ich in Anspruch nehmen, weil das ist eigentlich mein Leben. Ich brauche nicht warten darauf, dass es besser wird. Ich brauche nicht hoffen darauf, dass ich irgendwie durchkomme mit Hängen und Würgen, sondern ich darf aus der Fülle Gottes nehmen, Gnade und Gnade. Aus der Fülle Gottes, Gnade und Gnade. Das wünsche ich mir jetzt.